Erster Herr, du hast immer recht, aber ich möchte dir trotzdem eine Frage zur Gerechtigkeit stellen. Warum haben böse Menschen Erfolg, während Leute, die andere betrügen, in Frieden leben können? Zweiter, du hast sie wie Pflanzen eingesetzt, sodass sie Wurzeln schlagen und Früchte bringen. Obwohl sie oft von dir reden, sind sie in ihrem Herzen weit von dir entfernt. Dritter, aber du, Herr, kennst mich und weißt genau, wie ich über dich denke. Bitte nimm diese bösen Menschen weg wie Schafe, die geschlachtet werden sollen, und bereite sie auf den Tag ihrer Strafe vor. Vierter, wie lange muss das Land noch trauern und die Pflanzen auf den Feldern vertrocknen? Wegen der Bosheit der Bewohner sterben die Tiere und Vögel, weil die Menschen glauben, dass Gott ihr Ende nicht sieht. Fünfter, wenn dich schon das Laufen mit Fußgängern ermüdet, wie willst du dann mit Pferden um die Wette rennen? Wenn du dich nur in sicherem Land wohlfühlst, was wirst du dann im dichten Gebüsch am Jordan tun? Sechster, sogar deine eigenen Verwandten und deine Familie sind treulos zu dir und schreien dich laut an. Vertraue ihnen deshalb nicht, auch wenn sie freundliche Worte zu dir sagen. Siebter, ich habe mein Haus verlassen und mein Eigentum aufgegeben, weil ich mein geliebtes Volk in die Hände seiner Feinde gegeben habe. Achter, mein eigenes Volk ist für mich wie ein Löwe im Wald geworden, der mich laut anbrüllt. Deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, weil sie sich gegen mich gestellt haben. Neunter, ist mein Volk wie ein bunter Vogel, den andere Vögel von allen Seiten angreifen? Ruft alle wilden Tiere des Feldes zusammen, damit sie kommen und es fressen können. Zehnter, viele Anführer haben meinen Weinberg zerstört und mein schönes Land zertrampelt, sodass aus meinem wertvollen Besitz eine einsame Wüste geworden ist. Elfter, sie haben das Land verwüstet und nun liegt es traurig und verlassen vor mir. Das ganze Land ist zerstört, weil es niemanden gibt, dem das Schicksal des Volkes wirklich wichtig ist. Zwölfte, Zerstörer sind über alle Hügel gekommen, denn der Herr benutzt sein Schwert, um das Land von einem Ende zum anderen zu vernichten. Deshalb findet kein Lebewesen mehr Sicherheit oder Frieden. 13. Die Menschen haben Weizen gesät, aber sie ernten nur Dornen, weil ihre harte Arbeit keinen Nutzen bringt. Sie werden sich für ihre Ernte schämen, da der Herr seinen großen Zorn zeigt. 14. Der Herr sagt über die bösen Nachbarn, die das Land Israels angegriffen haben, ich werde diese Völker aus ihrem Land vertreiben und auch das Volk Juda aus ihrer Mitte befreien. 15. Nachdem ich sie vertrieben habe, werde ich jedoch wieder Mitleid mit ihnen haben. Ich werde jeden von ihnen zurückbringen, damit sie wieder in ihrem eigenen Land leben können. 16. Wenn sie wirklich lernen, so zu leben wie mein Volk und in meinem Namen schwören, werden sie Erfolg haben. Sie müssen anerkennen, dass ich lebe, so wie sie früher mein Volk lehrten, den Gott Baal anzubeten. 17. Wenn ein Volk aber nicht auf mich hören will, werde ich es komplett ausreißen und vernichten, sagt der Herr.